Dies sind unsere Schlagzeilen. Wunschbaumaktion der Flüchtlingshilfe, Sparkasse und Volksbank künftig an einem Standort und HSG fährt Heimsieg ein. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Morgen, den 13. Dezember, findet im Sitzungssaal des Rathauses Marktplatz 1 eine öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Nienburg statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Antrag der SPD-Stadtratsfraktion Eltern in der Kommunalpolitik. Eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner wird ebenfalls stattfinden. Die Flüchtlingshilfe Nienburg hat einen sogenannten Wunschbaum aufgestellt. Dieser befindet sich im Eisenbahneck in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Nienburgs Innenstadt. An diesem hängen Wünsche von Flüchtlingskindern, so Pia Richards. Das sind 25 Wünsche von Kindern zwischen 18 Monaten und ich glaube, der Älteste, der mitmacht, ist 15, also querbeet. Und das sind Familien aus Liebenau, Steierberg und aus Nienburg, die wir betreuen, beziehungsweise die Flüchtlingshilfe in Steierberg oder Liebenau betreut. Die Wünsche hängen am Baum im Eisenbahneck. Dort kann sich jeder einen Wunsch aussuchen, kann den dort direkt im Eisenbahneck erfüllen. Ich sammle die Geschenke ein, verpacke sie und wir verteilen sie kurz vor Weihnachten an die Familien. Die Sparkasse und die Volksbank betreiben ab sofort in Erichshagen-Wölpe einen gemeinsamen SB-Standort mit Automaten beider Institute. Den neu abgetrennten Raum des Möbelhauses Heker an der Zeller Straße können Kunden rund um die Uhr betreten. Für Erichshagen sei die Einrichtung in noch zentralerer Lage sehr wichtig, meint Hausherr Patrick Lahmer. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg haben am Wochenende einen standesgemäßen Heimsieg eingefahren. Gegen das Kellerkind Eintracht Hildesheim 2 stand am Ende ein 13-Punkte-Vorsprung auf der Anzeigentafel. Das Spiel endete 38:25. Trainer Dirk Pauling stimmte dies zufrieden. Wir haben gebraucht, unsere Qualität erstmal durchzusetzen. In der ersten Halbzeit haben wir uns da sehr schwer getan. Die Arbeit in der Abwehr war nicht da, so wie wir sie eigentlich brauchen. Vor dem Angriff ein, zwei Abschlüsse zu früh und mit der guten Torhüterleistung gleich nach der Halbzeit, der uns auch geholfen hat, sicherlich in ein, zwei Situationen, hat uns dann das Spiel in die Hand gebracht und, denke ich, wirklich eine gute zweite Halbzeit gespielt. In der Tabelle bleibt die HSG Nienburg weiterhin auf dem vierten Rang. Am kommenden Wochenende steht das letzte Saisonspiel vor der Winterpause an. Gegner ist dann die HSG Schaumburg. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.